Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema, die ganze Sendung über, und das Thema heißt, ich ekle mich vor mir selbst. Ist das bei euch so? Ekelt ihr euch vor euch selbst? Aus welchen Gründen auch immer? Vielleicht aufgrund einer Krankheit? Vielleicht aufgrund einer Verhaltensweise auch? Einer Tat, die ihr getan habt, die hinter euch liegt und ihr sagt, das mag ich nicht an mir, ich kann mir eigentlich nicht mehr in die Augen gucken. Wenn das so ist, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Marcel und Marcel ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Marcel, was ist es bei dir? Weshalb ekelst du dich vor dir selbst? Ja, bei mir ist das so, ich habe seit meiner Geburt habe ich eine ziemlich schlimme Hautkrankheit. Mhm. Und die ist so weit, dass man am Hals nur noch das pure Fleisch sieht, weil das alles aufgekratzt ist. Was ist das für eine Krankheit? Das ist eine Neurodermitis, wenn du weißt, was das ist. Ja, das ist eine bekannte, sehr schwere Hauterkrankung. Ja, und deswegen getraue ich mich kaum unter Leute, beziehungsweise gar nicht. Welche Körperteile sind denn alles befallen? Der Hals und die Arminnenseiten. Die Arminnenseiten und der Hals. Ja. Und du sagst, der Hals ist so gefallen, dass das rohe Fleisch zu sehen ist. Ja. Ist das aufgrund dessen, dass du sehr viel kratzt, oder wie ist das entstanden? Also auf den Grund, dass ich auch sehr kratze, und ich meine, ich habe auch schon Kurs durchgemacht und die haben nichts geholfen. Ich lag schon im Krankenhaus auf einer Hausstation, das hat nichts gebracht. Salben, die ich gekriegt habe, haben nichts gebracht und ja. Also das wächst, also das Fleisch, also es wächst nicht mehr zu. Nee. Wächst es deshalb nicht zu, weil man immer wieder rangeht? Oder ja, genau. Ist das krankheitsbedingt, dass es einfach nicht mehr zuwächst? Teils. Also ein Teil, dass ich kratze und eben auch ein Teil, dass es nicht mehr ganz zuwächst. Marcel, wie kann ich es mir denn genau vorstellen? Betrifft es den Hals rundherum? Ja, oder? Genau so. Also so, dass ich den Kopf nicht mehr nach links und rechts bewegen kann oder nach oben und unten. Also es geht sogar bis hinten in den Nacken hinein. Ja. Wie groß ist diese Fläche? Wie breit ist das? Ich stelle es mir wie so ein Streifen vor. Ja, so streifenmäßig ist das, weil ich sehe das nur, wenn ich in den Spiegel gucke oder so. Also beziehungsweise vorne sehe ich das dann. Und also ist es so breit, so 10 cm breit, ja, 5 genau. cm? Ja. Ja. Das muss doch eigentlich auch mit irrsinnigen Schmerzen verbunden sein, das Ganze. Ist es auch. Und ich meine, ich habe alles versucht, wie ich auch schon sagte, von Kur über Krankenhaus, über Salben und ja, nichts davon schlägt an und hilft mir. Wie ziehst du dich an? Du kannst ja dann ein Hemd oder ein eng anliegendes T-Shirt anziehen. Vollkragenpullover kann ich nicht anziehen, die kann ich absolut nicht ab, weil dann fange ich erst, dann schmerzt das und ich kratze dann erst recht und so und so weiter. Ja, also ich kann nur T-Shirts oder vielleicht eben jetzt mal so ein Hemd anziehen. Also ein Hemd, was ganz offen ist, so wie ich es habe, ein weit offenes Hemd? Ja, genau. Oder ein T-Shirt, was ganz, auch was einen weiten Kragen hat? Also so ein T-Shirt und so ein Hemd, wie du anhast. Ja, wobei diese schließt ziemlich weit oben, das würde dir wahrscheinlich schon wieder wehtun. Ja. Das hast du, die Krankheit hast du seit deiner Geburt. Ja. Seit wann hast du es so schlimm, wie du es jetzt gerade geschildert hast? Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Ja. Und alles gemacht, alles versucht und alles, nichts hilft. Ja. Verzweifelt man da nicht? Du bist ein junger Mann von 22. Ich sag, verzweifelt man da nicht? Du in deinem Alter, dass nach 3 Jahren da gar nichts passiert und sich verbessert? Ja, schon, aber ich meine, nach einer Zeit musste ich damit eben klarkommen, musste ich eben damit anfangen zu leben. Wie lebst du denn? Was machst du? Zum Beispiel beruflich? Beruflich gar nichts, seit 2 Jahren arbeitslos. Und zwar auf Arbeitssuche, aber ich meine, okay, wenn ich da jetzt irgendwie mal hinke oder so, dann versuche ich mir schon irgendwie jetzt einen Schal oder ein Tuch oder sowas umzubinden. Bist du deshalb arbeitslos geworden? Nein. Nein. Was hast du denn gelernt vorher? Direkt eine Ausbildung habe ich nicht gemacht. Ich habe über das Arbeitsamt habe ich ein Jahr Maler, ein Jahr Hauswirtschaft gemacht durch das Arbeitsamt. Das war vom Arbeitsamt eine Maßnahme und die waren beendet und ja, seitdem sitze ich sozusagen zu Hause und wie sieht das aus? Arbeitssuche und so weiter. Ja, wie sieht das aus mit Freunden? Hast du noch viele Freunde oder haben die sich auch abgewandt? Ich meine, das Einzige, wo ich jetzt wo ich jetzt kein Tuch oder so trage, ist, ich bin jetzt seit 4 Wochen bei der Feuerwehr, bei der Freiwilligen. Mhm. Und die Kollegen kommen damit auch ziemlich gut zurecht. Ich meine, unter Freunden trage ich das, zeige ich das natürlich, sage ich mal so. Mhm. Aber genauso wie meine Freundin, die kommen damit auch ziemlich gut klar. Also die versucht mir auch mit Merkfett und so und sowas den Hals einzureiben und immerhin. Aber der Halswind nicht allzu trocken ist und so weiter. Ja, das ist ja schon mal ganz gut, dass es offensichtlich Freunde gibt, wenn auch nur ein paar wenige, die das so akzeptieren und dass du sogar eine Freundin hast, die das auch, die dich auch so nimmt, wie du bist. Ich stelle mir das auch so vor, wie du das erzählt hast, das geschildert hast, blutet das nicht manchmal? Ja, das blutet auch hin und wieder mal, ja. Mhm. Und dann entstehen kleine Kustchen und die fallen dann wieder ab oder du kratzt sie ab und ja, genau. Das ist der ewige Kreislauf. Ich kratze sie dann wieder ab. Richtig. Kannst du denn normal schlafen? Oder ist das Schlafen auch kompliziert? Ganz schlecht, ganz schlecht. Mhm. Aber ich meine, es geht. Also meiner Freundin ist das schon aufgefallen, dass ich sogar nachts anfange im Schlaf, sogar anfange, mich überall dann auch wieder anfangen zu kratzen. Mhm. Wir haben jetzt die ganze Zeit hauptsächlich über den Hals geredet, aber du hast ja gesagt, dass du es in den Innenseiten der Arme auch hast. Ja, in den Innenseiten, sag ich mal, ist es nicht so schlimm jetzt wie am Hals. Mhm. Also für dich ist das so, wenn du in den Spiegel guckst, dass du schon einen Ekel vor dir selbst empfindest. Ja, mhm. Richtig. Mhm. Aber deine Freundin ekelt sich offensichtlich nicht vor dir. Nee. Das ist ja schon mal das Wichtigste eigentlich, ne? Ja. Absolut das Wichtigste. Was für ein Glück, dass du sie hast. Ja. Hm. Hast du denn jetzt irgendwie einen Hoffnungsschimmer noch oder einen Strohhalm, an dem du dich festhalten kannst? Irgendeine Therapie noch, irgendein Medikament? Oder? Ja, ich gucke nochmal, dass ich das vielleicht mit der Krankenkasse nochmal absprechen kann und wenn es sein muss, dann eben nochmal eine Kur. Hat dir denn die Kur so ein bisschen zumindest weitergegeben? Also die Kur hatte mir so ein bisschen geholfen gehabt. Ja. Gut, dann will ich dir die Daumen drücken, dass du die Gelder bewilligt bekommst von der Krankenkasse. Und wünsche dir von Herzen alles Gute und gute Besserung vor allen Dingen. Ja klar, Domian, kann ich ein Autogramm von dir haben? Kannst du haben, leg mal auf und wir rufen dich gleich zurück wegen der Anschrift. Okay, und mach deine Sendung weiter so gut, ne? Dankeschön, tschüss, okay, Marcel. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, ich ekel mich vor mir selbst. Das kann ja sein, dass man eine schwere Krankheit hat, so wie der Marcel das gerade geschildert hat. Es kann auch sein, dass man mit sich so nicht zufrieden ist, dass man sagt, ah, ich habe eine krumme Nase oder ich habe einen Hängebusen oder ich habe einen zu kleinen Penis oder ich bin zu dick oder weiß der Teufel was und deshalb auch sagt, ich ekel mich vor mir selbst. Oder man könnte auch vielleicht das eine oder andere getan haben oder zurzeit noch tun. Und aufgrund dessen ekelt man sich vor sich selbst. Also wenn ihr in einen von diesen Bereichen hineinpasst und gar nicht mit mir reden wollt, ruft mich an, das könnt ihr machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Der nächste Anrufer, das ist Frank und Frank ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Guten Morgen, Frank. Weswegen ekelst du dich? Also ich ekel mich vor mir selbst, weil ich vor circa 2,5-3 Jahren mal eine kleine Dummheit, ja, Dummheit kann man das eigentlich auch nicht direkt nennen, es war schon eine Riesensauerei, also ich war mit einem Mädchen zusammen, mit der ich mich eigentlich auch relativ gut verstanden habe und naja, ich hatte zu dem Zeitpunkt viele Probleme und habe auch viel getrunken und habe sie dann halt zu gewissen Praktiken mehr oder weniger gezwungen, zu der sie halt keine Lust hatte in meinem Zustand. Und zu sexuellen Praktiken? Unter anderem. Ja, welche Praktiken waren das? Ja, also nicht direkt Praktiken, also ich habe sie dann halt gezwungen, ja, direkt gezwungen kann man eigentlich auch nicht sagen. Ich habe sie dann mehr oder weniger unter Druck gesetzt, halt gewisse Dinge bei mir zu machen, die sie halt nicht machen wollte in meinem Zustand. Weil sie halt meinte, ich habe zu viel Intus und da möchte sie halt... Sag nochmal so, du musst es ja nicht genau erklären. Sag mal so, damit ich es mir so ansatzweise vorstellen kann, um was es sich gehandelt hat. Was sollte sie machen bei dir, mit dir? Ja, also... Ich hatte dann zum Beispiel Lust darauf, dass sie ihn in den Mund nimmt und naja, und sie wollte dann halt nicht und naja, dann habe ich halt mehr oder weniger ein bisschen nachgeholfen. Ja, und das ging dann aufgrund dessen auch auseinander. Also bei dieser Person war es dann nur einmal, wo ich halt im Rausch ausgeklinkt bin. Mhm. Und dann kam halt mehr oder weniger die große Liebe meines Lebens. Mhm. Und es ging dann auch anderthalb Jahre ziemlich gut und dann fingen wieder Probleme an. Und dann hatte ich halt wieder keine andere Möglichkeit gesehen, außer zu trinken. Naja, und bei dieser Person ist es dann halt auch zweimal passiert. Mhm. Auch wieder, es ging wieder um sexuelle Sachen? Ja, richtig. Mhm. Es ging wieder um, dass du sie quasi gezwungen hast zum Oralverkehr? Auch. Und um was noch? Ja, halt. Weißt du, ich frag dich so genau danach, Frank, ich merke, dass dir das unangenehm ist, aber ich frag dich deshalb, um das zu verstehen, dass das für dich so was Schlimmes ist. Wenn man so sagt, naja, mit dem Oralverkehr, sie wollte nicht so recht, das ist nicht schön, wenn man das macht, aber es scheint ja doch eine Nummer härter gewesen zu sein, was du getan hast. Ja, also bei der Person ging es dann auch so weit, dass ich sie dann halt mehr oder weniger zum Sex gezwungen habe. Aha. Ich meine, sie hat sich nicht dementsprechend extrem gewehrt nachher. Mhm. Im Nachhinein hat sie sich dann wahrscheinlich überlegt und gefallen lassen, oder? Also es war sie so hat auch mitgemacht, aber ich musste halt ein bisschen nachhelfen. Ja. Wir wollen nicht zu inflationär mit dem Begriff Vergewaltigung umgehen, aber in die Richtung könnte man sagen, ist das schon gegangen, ne? Oder? Wenn man es knallhart ausdrücken will, ja. Mhm. Das ist jetzt dreimal passiert sowas. Zweimal mit der großen Liebe und einmal mit dem Mädel vorher. Ja. Mhm. Und also bis heute bin ich da eigentlich noch nicht über die zweite Person drüber weg. Also. Und das hatte dann zur Folge, dass diese große Liebe kaputt gegangen ist, weil du das mit dem Mädchen gemacht hast. Richtig. Mhm. Und das liegt ja schon 2-3 Jahre her, hast du gesagt? Ja. Mhm. Beides ist geschehen im Suff, ne? Du warst hochalkoholisiert. Bis unter die Haube voll. Mhm. Das heißt, solche Sachen, solche Ansätze, solche Verhaltensweisen bei dir passieren nur oder treten nur zutage, wenn du getrunken hast. Im nüchternen Zustand würdest du das nie machen. Da bin ich der liebste Junge der Welt. Mhm. Also da könnte ich einer Fliege nichts zu Leide tun. Mhm. Mhm. Aber wenn dann der Alkohol im Spiel ist und ich weiß nicht, ich will irgendwas, und dann versuche ich das dann irgendwie auch durchzusetzen. Wie lange wart ihr denn damals schon zusammen, du und deine große Liebe, als das passiert ist? Knapp 2 Jahre. Und ausschließlich aufgrund dieser einen Nacht, des einen Vorfalls, hat die Frau dann gesagt, tschüss, ich gehe. Ja, also sie hat sich so von mir erschrocken, weil sie mich halt so nicht kannte. Ja, das sagt mir natürlich auch aus, wie schlimm das wahrscheinlich gewesen ist und wie schlimm das auch für die Frau gewesen sein muss. Ja, weil sie mir das wahrscheinlich nie zugetraut hätte, dass ich zu sowas fähig wäre. Ich war mir ja selbst nicht darüber im Klaren, dass ich zu sowas fähig bin. Hast du denn im Nachhinein noch mehrere Versuche unternommen, dich zu entschuldigen, sie wiederzukriegen oder dergleichen? Ich habe geschworen, das ist nie wieder passiert. Ich habe getan und gemacht. Wir waren ja auch schon fast ein Jahr und 3 Monate verlobt. Also, wie gesagt, es war wirklich die Liebe meines Lebens. Die Frau hätte ich vom Fleck weg geheiratet. Aber es hat alles nichts genutzt. Sie ist weggeblieben von dir. Sie ist nicht mehr zurückgekommen. Richtig. Mhm. Und du leidest heute noch daran, obwohl das schon so viele Jahre jetzt her ist. Ja. Was lernst du daraus, aus dieser Geschichte? Also ich habe insoweit daraus gelernt, Alkohol nur noch in Maßen zu trinken. Mhm. Also wirklich in Maßen für den Genuss und nicht um mich zu besaufen. Mhm. Meine Probleme anderweitig als wie mit Alkohol zu lösen. Mhm. Ist dir das in den letzten 3 Jahren gelungen? Sehr. Also ich habe bis auch vielleicht am Wochenende mal 2-3 Bier, und wie gesagt für den Geschmack, aber mehr habe ich da noch nicht mehr getrunken. Mhm. Und ja, eine Freundin habe ich seitdem nicht mehr. Ich habe da auch, ich weiß nicht, gewisse Angst, mich nochmal festzubinden. Vielleicht treten ja wieder Probleme auf und es gibt so eine Art Rückfall. Naja, aber ich meine, du bist ja auf dem besten Wege und du hast den Schlüssel zum Erfolg ja quasi in deiner eigenen Hand. Nämlich indem du weniger Alkohol trinkst oder am besten vielleicht überhaupt gar keinen Alkohol, wenn du jetzt auch in eine neue Beziehung hineinkommst. Hm. Und du hast gesagt, dass du im nüchternen Zustand der liebste Kerl der Welt bist und nie sowas tun würdest. Eigentlich schon. Also, ist das Opfer doch eigentlich relativ gering, was du bringen musst, nämlich vielleicht auch ganz auf den Alkohol zu verzichten. Ja, nur wie gesagt, wenn halt die Probleme extrem werden, also ich habe ziemlich viel Stress zu Hause mit meinen Eltern. Mhm. Aber du bist auch schon immer ein junger Mann von 22, immer so weit sich disziplinieren, sag ich mal, dass man sich klar macht, dass man mit Alkohol nur wirklich keine Probleme löst. Im Gegenteil, man macht sich nur viel mehr Probleme. Ja, das ist mir im Nachhinein dann auch immer klar, aber in dem Moment sehe ich halt keine andere Lösung. Mhm. Dann gibt man sich halt mal die Kante und... Aber du hast es, was reden wir jetzt über den Fall, der ja gar nicht eingetreten ist mehr. Du hast 3 Jahre jetzt schon dich unter Kontrolle gehabt. Und das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Und vielleicht wäre ein guter weiterer Schritt, wenn du jetzt in eine neue Beziehung gehst, wenn sich das ergibt, ich würde es dir sehr wünschen, dass du ganz einfach ganz auf den Alkohol verzichtest. Na und? Kann man auch machen, ist doch egal. Für diese Person, wenn ich mich wirklich in die verliebe und ich möchte was Festes aufbauen, dann würde ich auch dieses in Kauf nehmen, das ist kein Problem. Das ist ein Wort. Ich wünsche dir von Herzen, dass du bald eine nette Frau findest, Frank. Danke, danke. Und dass du das so für dich in den Griff bekommst alles. Danke. Auf Wiederhören. Noch ein Wort zu dir. Ich finde das also echt super, was du so jeden Abend hier machst. So. Danke sehr. Vielen Dank. Muss man echt mal loben. Ich danke herzlich. Kein Problem. Tschüss, Frank. Ciao. Ciao. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Unser Thema heute Nacht, ich ekle mich vor mir selbst. Sebastian, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Sebastian. Ja, und zwar, mein Problem ist, ich bin seit meiner Geburt Bettnässer. Also ich kann immer beim Schlaf, das passiert immer beim Schlaf, jeden Morgen, also es passiert 2-3 Mal die Woche und ich kann mich einfach nicht halten. Ich war schon bei ärztlicher Behandlung. Sie haben zu mir gesagt, ich wäre in Ordnung. Ich bin vollkommen gesund. Bei, ja, beim Psychologen. Ja. Die haben gesagt, ich wäre auch psychisch alles in Ordnung und die können mir auch nicht weiterhelfen. Durch dieses Problem habe ich auch sehr, oder sage ich jetzt mal, gar keine Freunde. Mit dir bin ich der Einzige, der jetzt so richtig offen spricht. Du redest sonst oder hast in der letzten Zeit gar nicht mit jemandem darüber geredet? Nein, ich habe gar keine Freunde. Gar keine Freunde? Gar keine Freunde, weil ich mich einfach schäme, darüber zu sprechen. Lass mich mal so nach deinem Leben fragen. 24 Jahre alt. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich habe eine Ausbildung als Kaufmann gemacht. Jetzt arbeite ich in einer Firma. Also du hast einen Job. Gehst du deinen normalen... Doch, aber da arbeite ich nur auf so einem Laufband und da arbeite ich, um ehrlich zu sein, auch alleine. Die Kollegen, die akzeptieren mich da eigentlich auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, was ich noch eigentlich tun soll, damit mich irgendwie jemand wenigstens mal akzeptiert oder so. Und ja, also du bist tagsüber ganz normal bei der Arbeit und kommst dann abends nach Hause. Du wohnst alleine? Ich wohne alleine, ja. Und sitzt dann auch jeden Abend und jedes Wochenende und immer wenn frei ist, bist du für dich alleine? Bin ich für mich alleine, ja. Was machst du, wenn du Urlaub hast? Sitze ich zu Hause alleine. Auch alleine? Auch alleine. Ich meine, zu meinen Eltern, ich habe 2 Eltern, ist klar, die wohnen nicht weit von mir, aber ich habe das Gefühl, wenn ich mal Probleme habe oder so, dann, soll ich sagen, dann sagen die einfach, du bist schon erwachsen genug, jetzt lass uns mal mit deinen Problemen in Ruhe. Also der Kontakt zu den Eltern ist auch nicht dolle? Der ist auch nicht dolle. Hast du Geschwister noch? Ja, ich habe Geschwister. Und der Kontakt ist auch nicht dolle? Der ist nicht so ganz so, also ich kann mit dem reden, aber nicht über meine Probleme jetzt richtig. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Nein, ich hatte noch nie eine Freundin, ich hatte auch noch nie Sex. Ich war mal bei einer Prostituierten. Ja, da war ich schon halbnackt und dann habe ich abgesagt, weil es mir einfach peinlich war, mein erstes Mal mit einer Prostituierten irgendwie zu machen. Wie gehst du mit deinen, du hast ja nun auch als 24-jähriger junger Mann starke sexuelle Bedürfnisse, wie gehst du damit um? Ja, ich befriedige mich meistens selbst oder so. Du sagst, das passiert 2-3 Mal in der Woche, dass du nachts ins Bett machst. Schläfst du immer mit so Erwachsenenwindeln? Nein, also ich habe so eine Folie, sage ich jetzt mal. Und okay, das stürzt zwar beim Schlafen. Aber wenigstens wird das Bett dann nicht richtig nass. Also. Wirst du dann wach, wenn du gerade gepinkelt hast? Nein, das ist ja das Problem. Ich werde nie wach. Erst am Morgen dann? Dann wache ich auf. Mein Gott, dann bin ich vom Knie bis in der Brust nass, ohne Ende. Und jedes Mal das miese Gefühl und jedes Mal das Gefühl, ich ekel mich vor mir selbst, wie unser Thema heute lautet. Genau. Und ich weiß nicht echt, was ich noch tun soll. Ich meine, ich wünschte mir richtig, dass ich mal wenigstens einen Freund hätte, darüber zu reden oder so, aber das ergibt sich irgendwie nicht. Nun sagst du, dass du das seit Kindesbeinen hast. Das heißt, deine Eltern wissen das. meine Eltern wissen das. Die waren ja auch mit mir in ärztlicher und beim Psychologen. Und die haben so einen Arzt, hat mir so einen Schlauch ins Geschlecht reingeschoben, da zu gucken in meiner Blase. Ja, und haben auch nichts gefunden. Und die haben einfach gesagt, ich bin komplett gesund. Ja, offensichtlich scheint das auch kein körperliches Problem bei dir zu sein. Du bist körperlich wohl komplett gesund. Okay, ich habe zwar ein bisschen Übergewicht. Ja. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwas daran liegt. Aber das ist vermutlich ein tiefes, sehr kompliziertes seelisches Problem, was du da mit dir rumträgst, wo dir kein normaler Arzt mehr helfen kann. Ich würde dich gerne noch mal fragen zu den Eltern. War denn dein Verhältnis früher, als du noch bei deinen Eltern gelebt hast, war das ein gutes, ein inniges Verhältnis oder eher auch nicht so schön? Nee, auch nicht so schön. Also früher, als ich bei meinen Eltern gewohnt hatte, jeden Scheiß, den ich da gemacht habe, da habe ich... Erst hat er mir ein paar vor die Fresse geschlagen und dann hat er sich bei mir entschuldigt und gekuschelt und was weiß ich. Also du bist viel auch geschlagen worden zu Hause? Ja, ich bin auch viel geschlagen worden. Von dem Vater und der Mutter, von beiden? Nein, nur von dem Vater. Meine Mutter hat zwar öfteres mal geschimpft, aber sonst meistens nur von meinem Vater. Aber ich konnte auch nie früher mit meinem Alter über die Probleme reden, denn ich hatte richtig Angst, wenn ich irgendwas angestellt habe oder wenn ich Hilfe brauche, dann würden die wieder anfangen zu meckern. Und Bis zum wievielten Lebensjahr hast du zu Hause gewohnt bei deinen Eltern? Bis zum 20. Bis zum 20. Also du bist noch gar nicht so lange von zu Hause weg. 4 Jahre mal gerade. Ja, 4 Jahre. War dir das dann auch immer peinlich vor deiner Mutter, wenn das Bett dann morgens ganz nass war? Und ja, unheimlich war das einfach nicht. Ich meine, sie hat mich dann öfteres dann auch geweckt, wenn es zur Schule ging. Oder sie hat das dann wieder gesehen, dass ich lief rot an und habe dann auch öfteres mal angefangen zu weinen. Und Pass mal auf, Sebastian. Also ich glaube auch, nach dem, was du erzählt hast, glaube ich das, sonst kann ich das ja nicht beurteilen, dass das kein körperliches Problem ist, dass du wahrscheinlich, was den Körper anbelangt, vollkommen gesund bist. Du warst auch bei einem Psychologen, hast du schon gesagt. Ja. Und der hat dir auch nicht weiterhelfen können. Nein, der hat gesagt, ich bin vollkommen gesund. So. Ich habe das auch mit den Bettnetten alles gesagt. So, dann sage ich dir jetzt, dass du da bei dem falschen Psychologen warst. Ich weiß nicht, was das für ein Mensch war. Du bist nicht gesund. Sonst hättest du dieses Problem ja nicht. Ne? Das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Also kann man nicht sagen, Aber ich glaube nicht, dass es vom Psychologischen her kommt, dass ich Bettnässer bin. Das glaube ich aber sehr, Sebastian. Ich glaube, dass das so kompliziert ist, dass man sich selbst und du das auch gar nicht vorstellen kann, wie verstrickt das so im Unterbewusstsein, in der Seele angelegt ist, das Ganze. Ich würde dir ganz, ganz dringend raten, und wir sind ja gerne gleich auch noch ein bisschen behilflich, vielleicht an wen du dich wenden kannst, dass du zu einem guten Psychotherapeuten gehen solltest und eine sehr intensive Psychotherapie machen solltest, damit gemeinsam herausbekommt, wo die Ursachen sind, was los ist, damit du wieder damit du ein normales Leben leben kannst. Ja, das wäre schön. Und ja, damit du auch eine Frau mal, eine Freundin kennenlernst, damit du vielleicht auch nicht so gehemmt bist, auf Leute zuzugehen und so weiter. Das geht aber jetzt nur, wenn du das auch möchtest und wenn du jetzt auch sagst, okay, ich mache da auch mit bei. Ja, das möchte ich ja auch. Lass es dir nochmal gesagt sein. Es ist ein seelisches Problem. Es ist ein seelisches Problem. Was soll es sonst sein? Wenn dein Körper in Ordnung ist, bleibt ja nur noch diese Möglichkeit offen. Wer weiß, was für welche Ursächlichkeiten da zugrunde liegen. Ja, wie gesagt, ich war ja bei dem Psychologen und der hat mir das gesagt. Dann sage ich dir nochmal, dann war es der falsche Mann oder hat es falsch eingeordnet. Weißt du, Psychologe ist auch nicht Psychologe, so wie nicht Arzt Arzt ist. Da gibt es auch Deppen drunter. Weißt du? Ja, das stimmt, da muss ich dir auch wieder sagen. Wir machen Folgendes, du legst auf. Meine Psychologin, die Heide, heute Nacht ist hier. Die wird dich jetzt noch ein bisschen beraten, an wen du dich wenden kannst. Ja. Wie du das einfädelst und so weiter, was man machen könnte. Und ich wünsche dir gutes Gelingen und von Herzen gute Besserung. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in einem Dreivierteljahr nochmal reden könnten und du würdest sagen, pass auf, ich weiß bei jemandem und es geht bergauf, das Ganze. Das werde ich von jetzt grundsätzlich machen. Da würde ich mich sehr freuen. Okay, super, danke. Alles Gute, Sebastian, leg auf und wir rufen gleich wieder an. Okay, ciao. Wiederhören, tschüss. Jasmin, 22 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Alles so junge Leute, die sich vor sich ekeln, Mann. Und du bist auch erst 22, Jasmin. Ja. Na, bei mir ist es ein bisschen verstrickt. Und zwar geht es um meine Krankheit. Mhm. Ich bin hormonkrank. Hormonkrank? Hormonkrank. Und zwar, ich kriege Abszesse. Ja, die nennt man eventuell Schweißdrüsenabszesse. Also ein Arzt weiß auch nicht genau, wie, wo die herkommen und überhaupt. Also die sehen, ja, die sehen aus, die werden so groß wie ein Tennisball. Davon habe ich schon mal gehört. Und die sind ja mit Eiter gefüllt, ne? Genau, mhm. Mit Eiter und Blut. Und ich kriege die aber auch an ganz üblen Stellen. Das heißt, zwischen den Schenkeln, unterm Arm, an der Seite, also so, dass ich mich also kaum noch bewegen kann. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, bin ich auch noch übergewichtig, kommt auch noch dazu. Mhm. Dann kriege ich Fieber dazu. Also ich liege dann also tagelang dann auch flach. Sind das immer so Schübe oder hast du die permanent, diese Ja, das ist unterschiedlich. Ich kriege die alle 14 Tage. Mhm. Also meistens so, wenn ich meine Regel kriege. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Ja, wie viel sind das dann, wenn du sie bekommst? Das ist auch unterschiedlich. Das kann einer sein, dann ist er aber dermaßen groß, können mehrere kleine sein. Mhm. Kommt immer ganz drauf an. Also im Durchschnitt so groß wie ein Tennisball, das ist ja schon sehr viel. Wenn man so ein, wenn man so ein Geschwulst am Arm oder zwischen den Beinen hat oder wo auch immer. Das ist gemein, ja. Und das wächst allmählich? Ja. Ja, über Tage denn. Die kommen, die merkt man denn, das fängt an zu ziehen und dann weiß ich, aha, da kommt doch schon wieder was. Mhm. Das dauert ein paar Tage, bis es gewachsen ist. Mhm. Wie sieht das aus, wenn es richtig gewachsen ist? Sieht es gelblich aus, rot? Ja, die sehen rot aus, feuerrot. Also sieht dann und lila denn meist. Und dann gehen die irgendwann von alleine auf, oder? Ja, normalerweise hat mir ein Arzt gesagt, müsste ich sie rausschneiden lassen. Mhm. Mache ich aber nicht, weil ich dann alle 14 Tage im Krankenhaus wäre und das muss nicht sein. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, also die Schmerzen sind höllisch. Ich habe also auch schon damals meinem Partner gesagt, wenn es zu schlimm wird und die sind zu dick, weil irgendwann kann man ja dann nicht mehr laufen. Man weiß ja nicht mehr, wie man sich bewegen soll. Ah. Das macht sich auf mit der Nadel oder was. Also es ist nicht nur äußerlich sehr unästhetisch, das anzugucken, sondern es tut auch richtig weh. Das tut also dermaßen. Also man springt vor Schmerzen an der Decke. Jetzt hast du gerade gesagt, machst du die mit der Nadel selbst auf? Ja, mein Partner hat es damals. Wenn ich mich wirklich nicht mehr bewegen konnte, habe ich gesagt, mach auf, mach die Dinger bloß auf. Ehrlich? Da hat er mich irre. Da drehe ich ab. Und dann läuft so richtig... Dann kommt das Eiter, dann muss er das ein bisschen rausdrücken. Also damals hat er es gemacht, heute bin ich alleine. Und dann läuft das raus, aber der Eiter stinkt, als wenn man schon 3 Jahre tot ist. Ja. Mein also Gott, mein ganz Gott. Ganz eklig. Und dann, wenn das dann aufgemacht wurde, dann verwächst das wieder und geht wieder zu und ist okay. Ja, dann läuft das raus und dann tut es noch einen Tag weh, aber dann geht er erstmal wieder eventuell zurück, nicht alle. Es gibt welche, die bleiben. Ach so. Gibt also auch welche an der Seite an meinem Körper, die sind geblieben. Mhm. Also, ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Die du nicht aufmachst, was geschieht mit denen? Gibt es welche, die sich von alleine wieder zurückentwickeln? Ja, aber die kommen dann sofort wieder. Mhm. Die kommen dann sind die, das sind die kleineren. Die kommen dann sofort, sind sofort wieder da. Also die werden dann klein und wieder groß? Ja, die kommen dann wieder raus. Wie viel hast du denn permanent an deinem Körper von den Dingen? Ich kann das gleich zählen, weil... Ich meine, die gehen mal gehen sie zurück, aber die an der Seite, das sind schon 6-7 Stück, die geblieben sind, nicht? Und das sieht gerade nicht angenehm aus, ne? Und diese 6-7 Stück an der Seite hast du wie viele Jahre jetzt schon? Also seit dem 16. Lebensjahr habe ich die Dinger. Seit dem 16. Lebensjahr, du bist jetzt 22. Mhm. Ist es so, wenn du nackt vor dem Spiegel stehst, dass du dich gar nicht selbst angucken magst? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nur, wie gesagt, hormonkrank, bin auch sehr übergewichtig, ich bin zu 80% Mann. Mhm. Also laut meinem Hormonspiegel. Also laut dem Spiegel, ja. Gemessen. Ich habe auch Vollbart. Also wenn ich mich nicht rasieren würde, dann hätte ich Vollbart. Mhm. Kommt auch noch dazu. Aber ich muss sagen, mit meinem Gewicht lebe ich. Habe ich mich voll akzeptiert. Aber diese Abszesse sind wirklich eklig. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Du sagst das so nebenbei mit dem Vollbart. Das wäre für manche Frauen ein Riesenproblem. Für dich ist das nur eine Nebensächlichkeit. Ja, weil ich damit auch lebe. Ich habe das seit meinem 16. Lebensjahr. Ja. Das kam dann alles erst richtig raus. So, wenn man sagt, es ist eine Hormonkrankheit und das gibt es denn da keine Therapiemöglichkeiten, keine therapeutischen Maßnahmen, die man da ergreifen kann? Doch, ich hatte eine Hormonbehandlung mit Cortison, aber da habe ich zu meinem Gewicht noch mehr zugenommen und dadurch habe ich sie dann irgendwann abgesetzt. Ich hatte auch eine Fehlgeburt, aber da kann man nicht sagen, ob das von den Tabletten kam oder nicht. Du hast ein Gewicht zugelegt, haben denn die anderen Symptome nachgelassen? Also wurden nein. Die auch nein. Nicht? Also nein, war das eine falsche Behandlung? Es hat also nichts geholfen. Bist du denn in guter ärztlicher Betreuung oder bist du bei irgendeinem Wald- und Wiesenarzt? Ja, ich bin in hausärztlicher Behandlung. Aber eigentlich ist das doch ein Fall für eine Uniklinik, ne, sowas. Ja, ich sollte in der Hormonklinik, ja, sollte ich machen, aber wie gesagt, die wissen nicht mehr weiter mit mir, da ich ja durch dieses Cortison noch mehr zunehme. Mhm. Und sie können bei mir halt nur Cortison anwenden. Mhm. Aber dennoch, das ist jetzt so ein Laiengespräch, vielleicht gibt es noch ganz andere Therapiemöglichkeiten. Das heißt, du solltest doch allemal dich mal in so eine Klinik begeben. Ja, das ist, ich war ja in der Klinik. Das ist, die haben ja auch schon rausgefunden, woher das wohl kommt. Mhm. Ich meine, die Abszesse wissen sie nicht, weil da streiten sich die Ärzte, wo die überhaupt herkommen. Aber durch die Hormone, das ist durch meine Nebenniere. Mhm. Die produziert zu viel männliche Hormone. Also es ist ein ganz komplexes Krankheitsbild bei dir, ne? Ja, und es sind ganz viele Sachen, die dir zu schaffen machen. Du hast gerade mitten im Gespräch oder am Anfang gesagt, mein Partner hat das und das getan. Hast du im Moment hast du keinen Partner? Nein, ich möchte auch keinen mehr momentan, nein. Mhm. War dir das damals mit dem Partner, als du den Partner hattest, war dir das peinlich, mit dem zu schlafen beispielsweise, dass du dachtest, der ekelt sich jetzt von mir? Ja, am Anfang muss ich sagen, als wir uns kennenlernten, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen. Also wir haben die ersten 6 Monate gar nicht miteinander geschlafen und dann musste ich ja erstmal Vertrauen aufbauen. Mhm. Also in der Krankheitssache, muss ich sagen, konnte ich ihm alles erzählen, aber hinterher hat sich herausgestellt, dass er dann doch nicht ganz so zu mir stand, wie es eigentlich sein müsste. Bist du berufstätig oder kannst Nein, du gar nicht? Das auch nicht. Ich bin komplett unfähig. Ja. Hast du jetzt irgendwie noch einen Hoffnungsschimmer, was man tun könnte? Du sagst mit den Kliniken, da siehst du keine Entwicklung oder keine Hoffnung? Ich muss ganz ehrlich sagen, also bei so vielen Ärzten, wie ich schon war, auch alleine mit meinen Hormonsachen und mit den Abszessen, ich komme mir vor, wie als wenn ich doof bin. Der eine erzählt mir das, der andere erzählt mir das. Verstehe, man wird dann auch irgendwann müde und mürbe, ne? Wenn man immer das Gleiche erzählen muss und der eine sagt dieses, der andere sagt jenes. Ich sage mal Folgendes. Wir haben ja nun ein sehr aufmerksames Publikum und viele sind in Sachen Krankheiten auch sehr bewandert. Wir haben viele Ärzte und Krankenhäuser, die nachts uns hören. Sollten wir einen interessanten Vorschlag oder eine Anregung bekommen von einem Arzt, einer Klinik, einer Krankenschwester, was deinen Fall anbelangt, Jasmin, würden wir das gerne an dich weiterreichen? Das wäre nett. Das wäre vielleicht ja nicht das erste Mal, wo jemand geholfen werden kann. Aber ich kann das natürlich nicht versprechen. Das ist jetzt ein Zufall, wenn sich jemand meldet. Das wäre nett, ja. Vielleicht gibt es ja irgendwo in Basel oder weiß der Teufel, irgendwo jemand, der uns jetzt zuhört, vielleicht sogar ein Spezialist, der sagt, das und das müsste man machen, da könnte man Jasmin auch helfen. Mhm. Wenn etwas ankommt, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen. Gut. Und ich hoffe, dass irgendwas ankommt. Ich bedanke mich soweit. Mach die Sendung weiter so. Ach so, könnte ich noch ein Autogramm haben? Ja, wir machen das bei dir auch nochmal. Leg mal auf, wir rufen gleich zurück wegen der Anschrift. Mhm. Den anderen sage ich, ruft bitte tagsüber diese normale Nummer an, diese 0800 5678 111 und dann bekommt ihr einen zugeschickt. Gut. Liebe Jasmin, alles Gute. Also mach weiter so. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.33 Uhr und 20 Sekunden gleich und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Die Sekunde, 1.34 Uhr, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen live mit der WDR Telefon-Talkshow Domian und wir haben heute Nacht ein festes Thema. Das Thema heißt, ich ekle mich vor mir selbst. Wer von euch ekelt sich vor sich selbst? Aus welchen Gründen auch immer? Aufgrund von Äußerlichkeiten, vielleicht aber aufgrund von Taten, Dinge, die ihr mal getan habt oder die ihr noch tut, die euch eigentlich zuwider sind. Aber ihr macht es, aus welchen Gründen auch immer und ihr könnt euch eigentlich nicht mehr selbst sehen, nicht selbst in die Augen schauen im Spiegel. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Peter. Und Peter ist 34 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Hallo Peter. Was ist es bei dir? Ja, bei mir ist es halt nicht mehr so, dass ich mich vor mir selber ekel. Ja, ich habe, ich hole jetzt mal ein bisschen raus, 77 mal einen schweren Unfall gehabt. 1977? Ja. Ja. Da warst du ja noch ganz jung. Ziemlich kaputt, arme Beine und war alles ziemlich schwer, ja gut, und habe daraufhin 84 nochmal eine Operation gehabt. Wurde mir ein künstlicher Ausgang gelegt, ein Urinausgang. Ein künstlicher Urinausgang? Ja. Ja. Ja gut. Moment, jetzt muss ich mal fragen, ein künstlicher Urinausgang, ich kenne nur einen künstlichen Darmausgang. Ja, Urinausgang gibt es auch. Ja, wie sieht das aus, wo befindet der sich? Der befindet sich an der Bauchdecke, also unterhalb der Rippen, kann man sagen, so ein bisschen tiefer vielleicht. Und warum wurde dieser Ausgang gelegt? Ja, es gab damals, das wäre jetzt auch zu schwierig, das alles so zu erörtern, aber es gab ziemlich massive Probleme. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wären jetzt 84 war es und dann 10 Jahre meine Nieren hin gewesen. Das wäre in 10 Jahren? Also 84 war es und 94 hat die mir prophezeit und dann die Nieren dann... Ach, die Nieren wären dann hingewesen. Die Nieren, die wären dann hinüber gewesen und... Warum konnte man denn den Urin nicht durch den Penis irgendwie ausleiten? Nee, ist ja passiert, aber ich hatte, na gut, hatte immer, wenn ich zur Toilette gegangen bin, immer einen gewissen Resthahn, nennt sich das. Und das ist dann halt wieder zu den Nieren gegangen und das hat die Nieren angegriffen, Bakterien. Aufgrund dessen wurde dann dieser künstliche Urinausgang. Ja, und so läuft das jetzt halt immer in einem Beutel rein. Ja, bis heute. Bis heute. Bis heute. Ich habe Beutel... schon mal überlegt, das zurückzuverlegen, aber ist, ja gut, ich habe da keine Probleme mehr mit. Lass mich noch was fragen, hat das Ganze mit diesem Unfall 1977 zu tun gehabt? Ja. Ja. Also bist du so verletzt worden, das müssen wir jetzt im Einzelnen nicht erörtern, aber das waren die Folgen der Verletzung auf jeden Fall. Ja, ja. Habe auch jetzt noch eine starke Behinderung, noch eine Gehbehinderung, ein bisschen Unfall und so. Was war denn das für ein Unfall überhaupt? Ein Autounfall. Ein Autounfall, du warst ja noch ganz ein Kind, warst du ja. Ja, aus der Schule gekommen, Bus vorne rüber, Auto überholt und so mit 100 Sachen erfasst worden. Jetzt hast du diesen Beutel immer vor dir hängen, am Bauch. Ja. Wie groß ist dieser Beutel? Ja, da sind so 500 Milliliter rein. Wie geht das denn mit der Kleidung? Du kannst dann ja nie eine enge Hose anziehen, eine enge Jeans. Doch, das geht alles. Das geht alles? Das geht alles. Also der ist jetzt nicht weiß, der sieht es auch nicht. Und Wie oft muss der geleert werden, der Beutel? Je nachdem, wie viel du trinkst wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Ja. Doofe Frage. Du hast gerade gesagt, dass du dich jetzt nicht mehr vor dir ekelst. Nee, also es war halt nur so ein Jahr und da konnte ich halt kaum machen. Man muss es ja dann halt immer hier täglich wechseln. Und es war mal ganz, ganz schwierig. Also ein Jahr war es für dich schwierig damals. Sehr, sehr schwierig. Ja, aber dann, das heißt ja, dass du schon sehr viele, viele Jahre, da es ja Anfang der 80er passiert ist, schon dich damit arrangiert hast. Ne? Ja, ja. Noch eine Detailfrage, was diesen Ausgang anbelangt. Wie kann ich mir das denken? Kommt dann aus dem Bauch so ein kleiner Schlauch raus? Oder nein, also die Nieren, so links und rechts eine Niere, es gehen Harnleiter zur Blase. Diese Harnleiter wurden von der Blase gekappt. Mir wurde dann auch noch aus dem Darm ein Stück Darm entfernt. Ja. Das Stück Darm in die Bauchdecke rein und die Harnleiter sind an dieses Stück Darm gepflanzt. Ach so. Und so kann das dann immer austropfen? So fließt es, da halt keine Kontrolle drüber. Wie es fließt, halt, wie du halt trinkst. Ne? Hast du eine Freundin? Ich habe eine Freundin, ja. Wie geht die damit um? Ganz normal. Ganz normal. Normal. Du kannst auch normalen Sex haben aufgrund dessen. Ja, das ist auch noch so ein Punkt, das denken dann halt auch viele, dass du auch keinen Orgasmus mehr bekommen kannst, keinen Samenerguss mehr bekommen kannst. Ne? Aber das hat aber überhaupt das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also sexuell funktioniert alles ganz, ganz normal. Bis jetzt noch bestens, ja. Noch bestens. Wie machst du das denn währenddessen mit dem Beutel? Nimmst du den ab oder schiebst du den zur Seite? Ja, es gibt da eine Vorrichtung, also beziehungsweise man kann diese Platte abziehen. Und man kann dann Spray drüber machen und Pflaster, ne? Ach so. Wenn du Sex haben willst. Beutel runter, Pflaster drauf und ran an die Frau. Ein Spray verklebt das und dann kannst du ein Pflaster drauf machen. Habe ich noch nie benutzt, weil halt meine Freundin damit absolut keine Probleme hat. Also du hast dann den Sex mit dem mit Beutel, der ist hängt da. Klar, man macht das schon leer und so, ja. Aber... Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Jetzt bin ich 3 Jahre mit ihr zusammen. 3 Jahre. Hattest du vorher auch Frauenbeziehungen? Ja, aber es hat daran immer gescheitert, ne? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass einem dass man da irrsinnige Angst hat und dass es am Anfang sehr peinlich ist und man auch Angst vor der Reaktion der Frau dann hat, wenn man es ihr offenbart. Ja, meine Freundin ist jetzt, muss ich dazu sagen, auch Krankenschwester, die hat da vielleicht auch ein bisschen anderes Verhältnis zu. Aber wie gesagt, ich lebe jetzt da wunderbar mit. Gehst du da auch so offensiv und offen mit um? Wissen das deine Freunde? Meine Freunde, die wissen das. Ich muss es nicht jedem auf die Nase binden, aber meine engsten Freunde wissen das schon, ne? Mhm. Oder beziehungsweise meine Arbeitskollegen, die wissen das schon, dass ich sowas habe. Also für dich ist das, es klingt auch sehr abgeklärt und du hast dich damit abgefunden, das ist ein Teil deines Lebens jetzt, so ist es halt. Ja, weil es halt, ich werde halt durch viele Ärzte, wo ich jetzt noch immer in Behandlung bin, werde ich dann doch schon mal konsultiert. Da haben sie jetzt wieder einen jungen Patienten gehabt, vor kurzer Zeit, der hat einen Darmausgang bekommen. Mhm. Und der kam mir gar nicht mit klar, also Selbstmord gedacht und so. Ja gut, habe ich mich mit denen mal unterhalten, dass das Leben dann halt doch weitergeht, ne? Mhm. Und dem hast du ein bisschen helfen können, natürlich, ne? Ich hoffe. Ja. Ist immer noch so ein bisschen bei ihnen auf der Kippe, aber... Hast du denn dennoch, auch wenn das sich noch schwierig erweist oder im Moment nicht geht, die Hoffnung, dass man das vielleicht doch nochmal zurückverlegen kann? Klar hat man die Hoffnung, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt damit abgefunden. Mhm. Ich weiß, was ich vorher für Schwierigkeiten hatte, die möchte ich nicht mehr haben. Mhm. Also schon ein gravierender Einschnitt so am Körper und du hast dich damit arrangiert und sagst, ich ekle mich nicht mehr, das ist jetzt ein Teil von mir. Ja, für jeden, für den Außenstehenden schon, aber ich lebe da jetzt halt mit. Ne? Also, wie machst du es denn beispielsweise, wenn du mal baden gehen willst, im Schwimmbad oder so? Ja, das tue ich dann einfach, ne? Ja, und wo kommt der Beutel dann hin oder kommt dann das Pflaster drauf? Nein, den Beutel ganz normal, ich ziehe dann halt den Short an, nicht eine Badehose, sondern einen Short. Achso, den kann man in dem Short dann verstecken? Den kannst du da drin verstecken. Siehst du denn noch, dass da was an der Bauchdecke ist? Aber hatte ich vorher auch Schwierigkeiten damit an den Strand zu gehen oder so. Ja. Kein Problem mehr. Interessiert mich nicht mehr. Was nur FKK wäre nicht so nicht so möglich. Nee, FKK ist nicht so ganz angebracht, aber... Verständlicherweise. Ja. Schön, dass du dich da so, dass du das so akzeptiert und angenommen hast, Peter. Ja. Und schön, dass deine Freundin das auch getan hat. Ja, ich möchte nur halt sagen, es gibt jetzt viele Leute, die sowas bekommen, ne? Und die wollte ich halt nur ermuntern, ne? Mhm. Dass das Leben halt weitergeht. Ja, sehr schön, dass du es gesagt hast und gut, dass du durchgekommen bist. Okay. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Michaela, 21 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Michaela. Du sagst auch, ich ekle mich von mich selbst? Ja, ganz extrem. Von mir selbst? Ganz extrem. Warum? Ich habe vor einem Jahr ein Kind bekommen und habe in der Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen. Wie viel hast du denn vorher gewogen? 69, ganz normal. Und jetzt knapp 100? Ja, nee, das ist wieder runter. Ach so. Das ist ja das Problem. Ach so. Das ist das Problem, weil jetzt hängt halt alles. Mein Bauch hängt, meine Brust hängt, die Beine wabbeln, weil diese Hautdehnungen, die sind halt nicht wieder mit zurückgegangen. Mhm. Du wiegst jetzt wieder so, wie du vorher gewogen hast? Ja, 1-2 Kilo mehr, aber ich habe es wieder runtergekriegt. Ja. Beschreib das mal ein bisschen ausführlicher, wie du aussiehst. Wie ich aussehe, ja. Also meine Figur ist eigentlich ganz normal, nur halt, wenn ich jetzt halt nichts anhabe, dann die Bauchdecke, die hängt wie so ein Lappen, die Brüste, die hängen, also wie die Schläuche, sage ich dazu immer, und es gefällt mir selber überhaupt nicht mehr, ich gucke mich gar nicht mehr im Spiegel an, schwimmen war ich schon lange nicht mehr. Wie ist es so mit den Oberschenkeln und dem Po? Der Po, ja, wie am Bauch auch, es hängt halt. Hängt auch alles. Und die Oberschenkel, die wabbeln halt. Also wenn ich noch total Übergewicht hätte, es wabbelt halt. Ne? Und das war vorher alles in Ordnung? Ja gut, du bist erst 21, also alles straff und... Ja, ganz genau. Mhm. Und der Arzt sagt halt, durch so eine Bindegewebsschwäche ist das, dass sich das Bindegewebe nicht mehr zurückzieht. Mhm. Was sagt dein Partner dazu? Ja, mein Mann, er sagt, ihm macht es nichts aus, aber mir selber macht es was aus. Unser Sohn ist jetzt 1 Jahr alt. Wir haben in dem einen Jahr haben wir vielleicht 6 Mal miteinander geschlafen, weil ich mich einfach vor mir selber ekel, wenn er mich anfasst oder so. Mhm. Ich ekel mich davor. Also er würde schon gerne mehr, aber du möchtest nicht, weil es dir so unangenehm ist. Ja, genau. Ja. Ich habe jetzt von diesem Phänomen keine Ahnung. Hast du denn mit dem Arzt darüber geredet, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dem zumindest ein bisschen entgegenzuwirken? Ja, die einzige Möglichkeit wäre halt eine Schönheits-OP, so eine plastische Chirurgie, aber dafür haben wir das Geld nicht, ne? Gut, auf die Idee wäre ich auch schon gekommen, aber gibt es vielleicht noch andere harmlosere Wege, der Gymnastik oder spezielles, weiß ich jetzt, bestimmte Nahrungen oder Getränke oder... Nee, also ich mache wohl Sport, damit sich das Bindegewebe halt nicht noch weiter dehnt, aber zurückbilden wird es sich nicht mehr. Dieses wäre ja nun auch eine sehr drastische, ein dramatischer Eingriff, ne? Schönheitschirurgisch. Ja. Das müsste ja dann am Bauch müsste etwas gemacht werden, am Busen müsste etwas gemacht werden. Ja, Bauch und Busen stört mich am meisten. Bauch und Busen. Der Rest geht irgendwie. Was natürlich sehr viel Geld kostet, wenn man das bei einem guten Fachmann machen lassen genau. würde. Genau. Ne? Das Geld haben wir nicht. Weißt du, wie viel das kosten würde? Hast du mal dich erkundigt schon? Also am Busen würde es so 9.000 bis 10.000 Mark alleine schon kosten. Und Bauch habe ich mich daraufhin noch gar nicht weiter erkundigt. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr sich niederschlägt auf deine gesamte Lebensstimmung. Ja. Also ich verbringe die meiste Zeit mit meinem Sohn. Oder mit meiner besten Freundin. Aus dem Freundeskreis habe ich mich zurückgezogen. Ja, mein Mann nörgelt auch schon rum. Der hat die ganze Woche über Nachtschicht. Und wenn er dann am Wochenende zu Hause ist, ist klar, dann will er auch ran. Gerade in der Ehe. Bist du deiner Freundin ganz offen gegenüber? Hast du es ihr gezeigt? Ich habe es ihr gezeigt, ja. Und was sagt sie? Auch, dass es schon sehr extrem ist, dass sie sich damit auch nicht sehr wohl fühlen würde. Aber sie ist auch die Einzige, die es bisher gesehen hat, außer deinem Mann. Genau. Gibt es schon mal so, wenn du ganz ehrlich bist, ganz, ganz ehrlich bist, schon mal so Gedanken, wäre ich doch nicht schwanger geworden? Ja. Ja. Entweder das oder hätte ich in der Schwangerschaft nicht so viel zugenommen, ne? Hätte ich mehr darauf geachtet. Das lag ein bisschen in deiner Hand, dass du so zugenommen hast? Ja, das war mein Fehler. Du hast ordentlich reingehauen? Genau. Das war ganz allein. Wirkt sich das auch schon mal aus ihr habt einen kleinen Jungen. Ja. Auf den kleinen Jungen, dass du sogar ein bisschen Aggression gegen ihn hast? Nein. Nach dem Motto, er ist schuld an dem, wie ich es aussehe? Gar nicht. Das gar nicht. Der ist mein ganzer Stolz, da lasse ich auch nicht drauf kommen. Gott sei Dank, ne? Hätte ja sein können, dass es jetzt so in die Runde schlägt. Gar nicht, das war ich ganz alleine schuld, ich hätte ja nicht so viel essen können. Nimmst du deinem Mann das ab, dass er sagt, es macht mir nichts aus, oder denkst du, das sagt er nur, um mir nicht weh zu tun? Teils, teils. Also ich glaube ihm, dass es ihm nicht besonders viel ausmacht, aber ich denke auch in vielen Sachen, wenn ich ihn ganz ehrlich frage, wie es ihm gefällt, dann weicht er aus und ich habe einfach dann das Gefühl, dass er mir in dem Moment nicht wehtun will. Ich weiß, dass er mich aus diesem Grund nie verlassen würde, jedenfalls nicht vom Aussehen her, aber ich weiß auch, dass er mich versucht zu schützen. Ne? Möchtest du nochmal schwanger werden? Ja, wir wollen noch ein zweites Kind. Du wiegst jetzt um die 60 wieder, sagst du, ne? Ja, 69, 70. Ja. Wenn du ein bisschen mehr zunehmen würdest, würde das Ganze auch nicht verbessern, gar ne? Gar nicht. Ja. Wenn ich dann wieder auf mein normales Gewicht wollte, dann wird es wieder... Also, ganz harte Aussage im Klartext, es hilft nur eine OP. Ja. Es gibt nichts anderes. Nein, und darf ich das Geld nicht. Ja, entweder sich damit arrangieren oder eine OP. Ja, und damit arrangieren, das fällt mir also wirklich sehr, sehr schwer. Ich war seit einem Jahr nicht mehr schwimmen. Ich war früher sehr, sehr figurbewusste Klamotten angezogen, jetzt nur noch weite Sachen, dass man gar nichts sieht und ich komme da gar nicht mehr mit klar. Ich kann das gut verstehen, ich kann das gut nachvollziehen, dass einen das auch völlig runterzieht. Ja. Und das ist so schlimm, wenn man so gar keinen Trost hat, ne? Keine Hoffnung hat, irgendwie, das und das könnte man noch machen. Mhm. Der große Trost und das große Glück ist dein Sohn. Ja. Das darf man natürlich nicht irgendwie vergessen bei der ganzen Sache. Nee. Vielleicht kann dir das schon auch immer wieder noch so ein bisschen helfen, dass der Kleine da ist, der Kleine ist gesund, du bist gesund, durch die Geburt gekommen, aber dennoch ist man natürlich dann traurig, ne, wenn man sich selbst anguckt. Vor allem, weil ich bin 21, ich muss damit leben. Ne? So ganz perspektivisch gesehen, Michaela, bestünde denn die Möglichkeit, auch so eine OP hinzusparen für euch, dass du es vielleicht in 5, 6 Jahren machen könntest? Die Möglichkeit bestände schon, ja. Ich meine, das ist ja vielleicht dann doch noch so ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont. Ja. Wobei diese Operationen dann auch kein Zuckerschlecken sind. Genau. Und da hat man auch schon schlimme Sachen gehört. Aber wenn der Leidensdruck zu groß ist, finde ich schon, dass man das durchaus machen sollte. Aber es geht eben nicht sofort. Nee, genau. Das wären noch Jahre. Ich gratuliere zu deinem Sohn. Danke. Ich gratuliere auch zu deinem Mann, dass du einen netten Mann hast. Danke. Und hoffe einfach, dass du durch die Zeit noch eine Weile so kommst und vielleicht doch das ein bisschen mehr akzeptieren kannst oder vielleicht irgendwie dann doch Kohle hast, das zu machen. Hm. Mehr kann ich nicht sagen. Es tut mir sehr leid, Michaela. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ja, gleichfalls. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tina ist dran und Tina ist 65 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tina. Du hast dich auch bei diesem Thema, was ja eigentlich ein trauriges Thema ist, ja, bei mir gemeldet. Was ist der Grund bei dir? Ich habe vor, Moment, das war 94, da haben sie bei mir Darmkrebs festgestellt. Mhm. Und da habe ich einen künstlichen Ausgang bekommen. Einen künstlichen Darmausgang. Ja. Mhm. Und dann 3 Jahre später, wo ich alle Vierteljahre zur Untersuchung gegangen bin, mhm, 3 Jahre später war es dasselbe nochmal. Nochmal die Diagnose Krebs. Ja. Ja. Und wieder Bauch aufgeschnitten. Mhm. Und jetzt gibt es keine Möglichkeit, ihn mehr zurückzuverlegen. Ach, damals war noch die Hoffnung, dass man das vielleicht wieder zurücklegen könnte. Oh, ich würde sagen, kaum. Mhm. Und jetzt hänge ich halt so nur in der Gegend rum. Ich meine, ich lasse mir rein äußerlich absolut nichts anmerken. Mhm. Ich habe immer noch Kleidergröße 38. Mhm. Oh, mit 65. Habe eine super Figur. Mhm. Und richte mich auch sehr gut her. Mhm. Aber ja, es hilft mir nichts. Ich lebe seitdem ohne Sex. Hast du einen Partner? Ja, ich bin verheiratet. Mhm. Aber der hat mich schon 30 Jahre nicht mehr angefasst. Dein Mann hat dich 30 Jahre nicht angefasst? Nein. Aber mit wem hattest du denn dann vorher Sex? Mein Gott. Ich habe verschiedene Freunde gehabt. Mhm. Aber ich traue mich, ich wage es auch nicht mehr, weil ich möchte mich nicht mehr ausziehen vor einem Mann. Mhm. Und dann sind noch andere fürchterliche Schwierigkeiten dazwischen gekommen. Zum Beispiel? Wir haben 2 Geschäfte gehabt. Mhm. Und vor 2 Jahren kam mein Mann da, ich habe mir ein bisschen Geld zusammengespart, weil ich, und dann kam er und fragte mich, ob ich ihm 2.000 Mark leihen könnte. Dann nochmal 2.000. Dann, ob ich ihm 16.000 Mark leihen könnte. Und ich rennte, ich habe das getan. Mhm. Und danach hat er mir eröffnet, dass er seine ganzen Lebensversicherungen in die Geschäfte gesteckt hat. Mhm. Also blieb uns nichts anderes übrig, als zur Fürsorge zu gehen. Und euch ging es vorher gut, ihr wart wohlhabende Leute. Ja, halt normal funktionierendes Geschäft. Mhm. Lebst du eigentlich von deinem Mann getrennt? Nein, wir hocken jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung aufeinander. Geht dir das sehr auf die Nerven? Und wie? Mhm. Hattet ihr früher ein Haus oder eine sehr große Wohnung? Ja, schon in dem Haus, wo unser Geschäft war. Mhm. Das eine und das andere war an einer anderen Stadt. Mhm. Und ich bin halt total deprimiert. Dann hatten wir 2 Hunde, die mussten wir zum Tierheim geben, mhm, weil in dieser Wohnung keine Hunde erlaubt sind. Also es kommt alles zusammen, höre ich so bei dir. Es kommt alles, mhm, so schön zusammen. Du hast gerade gesagt, dass du Freunde und Beziehungen hattest. Natürlich. Hat dein Mann das mitbekommen? Hat er das gehört, das toleriert oder hast du es heimlich gemacht? Nein, ich habe es nicht heimlich gemacht. Also ich meine, der konnte ja von mir nicht verlangen, dass ich mit 32 Jahren schon als Nonne lebe. Mhm. Warum hast du dich nie getrennt von deinem Mann? Das frage ich mich heute auch. Mhm. Und jetzt hast du den künstlichen Darmausgang und hast das Gefühl, gar nichts mehr machen zu können, weil es dir irrsinnig peinlich ist. Sicher. Mhm. Und total deprimiert bin. Mhm. Kommst du denn mit, also rein technisch mit diesem Ding zurande? Das ist ja auch so ein Beutel, glaube ich, ne? Den, ja. Den man immer bei sich trägt. Ja. Schaffst du das, das so zu handhaben, das Ganze? Ja, das habe ich gelernt in der Zwischenzeit. Mhm. Aber es kann halt auch mal passieren, dass das Macht so ein Ding abgeht. Mhm. Und oder kann auch tagsüber passieren. Mhm. Und dann steht man natürlich fürchterlich da, gell? Ist es so, dass du dich da wirklich, wenn du das also dann an dir machst, in dem Moment einen richtig tiefen Ekel vor dir selbst hast? Ja. Mhm. Es sind wirklich sehr viele Dinge, die da zusammenspielen bei dir. Das ist das Unglück, dass du mit deinem Mann in einer engen Wohnung wohnst, mit dem du eigentlich gar nicht wohnen willst. Dass, nein. Dass ihr finanziell abgestürzt seid, obwohl ihr immer gut gelebt habt. Und vor allen Dingen, dass er mich so belogen hat. Mit diesen finanziellen Angelegenheiten. Ja. Ja. Redet ihr jetzt überhaupt noch miteinander groß? Nicht besonders viel. Wie hält man denn das bloß aus, dann, Tina, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung? Er hat sein Zimmer, ich habe meins. Und man trifft sich zum Essen oder das auch nicht mal das? Ich mache das Essen und dann sitzen wir hier und essen. Schauen vielleicht mal eine halbe Stunde Fernsehen, dann geht er in sein Zimmer und ich bin bei mir in meinem. Ist es finanziell so eng, dass es unmöglich wäre zu sagen, wir ziehen auseinander, jeder nimmt sich ein Apartment? Das Sozialamt zahlt für uns beide im Monat knapp 1000 Mark. Ja, da ist die Frage beantwortet. Ich kriege in der Woche 100 Mark Taschengeld, Haushaltsgeld. Das ist sehr demütigend alles für dich. Irrsinnig. Ich verstehe. Ich meine, wer denkt sich, ich meine, ich habe ihm erstmal dies Geschäfte vermittelt und wollte an und für sich wieder abhauen. Aber wer denkt sich schon, dass man im Alter dann so Gott's erbärmlich geben muss. Weil 100 Mark in der Woche für zwei Personen ist kaum möglich auszukommen. Die Freunde, die du früher hattest, haben die sich von dir alle abgewandt oder hast du den Kontakt abgebrochen? Nein, es weiß keiner davon, was mir fehlt. Ah ja. Die meinen alle, ich bin lustig und fidel. Ach so. Freundlich zu allen. Also du spielst ein Theater denen vor? Ich spiele ein Theater vor. Gibt es überhaupt einen Menschen, mit dem du dich austauschen kannst? Eine Freundin vielleicht? Ich hatte eine. Aber die hast du nicht mehr. Aber die hat mir so quasi einen Tritt in den Allerwertesten gegeben. Das heißt im Klartext, du sitzt ganz allein in deinem Zimmer neben deinem Mann, mit dem du nichts zu tun haben möchtest. Ja. Und bist abgrundtief einsam. Ja. Ich habe nur eine Tante mit 86 und ist die einzige Bezugsperson für mich. Kinder habt ihr keine? Doch, eine Tochter. Und was ist mit der? Na, die lebt ihr Leben für sich. Die ist heute 44 geworden. Ja. Wohnt sie denn in deiner Stadt, in deiner Gegend? Nein, die wohnt in... Also weiter weg. Saarland, ja. Weiß sie, wie traurig du bist? Ja, sicher. Aber sie kann dir auch nicht helfen, oder will dir auch nicht groß helfen? Nee. Also das Verhältnis ist auch nicht so ganz rosig zwischen dir und der Tochter. Oh Gott, was hilft mir das, wenn sie mich anruft und sagt, Mami, ich hab dich lieb? Das hilft mir auch nicht viel. Was wäre jetzt dein größter Wunsch, wenn man dir einen Wunsch erfüllen könnte? Mein größter Wunsch? Ein kleines Apartment und allein zu sein. Liebe Tina, meine Sendung geht zu Ende. Du hörst vielleicht die Musik im Hintergrund. Ja. Ich möchte das aber nicht einfach so abrupt abbrechen, obwohl ich das jetzt hier in der Sendung tun muss. Leg doch mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, bis danke. Alles Liebe, bis gleich. Tschüss. In der Technik war Kerstin Klinger. Morgen sind wir mit einer offenen Sendung wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen zu allen Themen. über die ihr dann gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage ciao. Bis morgen.